Der letzte Stadtschreiber. Hörspiel von Edwin Ortmann und Helmut Peschina. Herr Jäger? Frau Fechner? Herzlich willkommen. Kommen Sie doch rein. Ist ja schließlich jetzt Ihre Wohnung. Wunderschön. Garage ist im Hof. Ich bin mit dem Fahrrad da. Ach so? Die ganze Strecke? Nein, nein. Mit der Bahn. Das Fahrrad habe ich mit. Sportlich, sportlich. Wirklich wunderschön, die Wohnung. Ich glaube, man kann nichts sagen. Na wirklich. Wunderschön. Und schauen Sie vom Schreibtisch die Aussicht. Bei der Aussicht, da kann einem ja nichts einfallen. Wenn sie die Aussicht zerstört, dann lassen Sie halt das Rollo runter. Aber die Wohnung wirklich... Wunderschön, ich weiß. Übrigens, der Bürgermeister lässt sich entschuldigen, aber er würde Sie gerne heute Abend begrüßen. Im Gasthaus zur Sonne. Gleich um die Ecke. Gibt's viele Gasthäuser hier in der Stadt? Ja, warum? Schreiben Sie denn vielleicht im Gasthaus? Nein, nein, ich werde natürlich hier arbeiten. Trotz der Aussicht? Übrigens, die Putzfrau kommt zweimal in der Woche, damit Sie es auch wirklich sauber haben. Sauberer geht's nicht. Halbes Pfund Butter. Frau Meier, wie geht's? Es muss. Und die Presslufthämmer? Jetzt wird schon gemauert. Und schneller als man denkt, sind Sie schon da. Das wird ins Geld gehen. Und hat auch schon genug gekostet. Statt dass Sie den Kindergarten ausgebaut hätten. Macht 4,80 Mark. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Eine saubere Sauerei. Heute nur die Zeitung. Einen schönen Tag noch. Guten Tag. Ein Liter Milch. Ein Radiergummi. 3 Äpfel. Macht 6,70 Mark, Herr Jäger. Woher wissen Sie? Bei uns gibt's nicht so viele Fremde. Bis jetzt. Sehr geehrter Herr Stadtschreiber, wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und sind uns sicher, dass Sie für unsere Stadt eine große Bereicherung sein werden. Wir hoffen aber auch, dass Sie in unserer kleinen, feinen und natürlich sauberen Stadt entscheidende Eindrücke sammeln können und sich inspirieren lassen. Sehr schön wäre es übrigens, wenn der Herr Stadtschreiber eine Lesung machen würde. Aber nur, wenn es ihm recht ist. Ja, aber Otto, so ein Schreiber muss ja auch vorlesen können. Vielleicht in der Stadthalle. Na, ist das nicht ein bisschen zu groß? Es gibt schon Kollegen, die in Stadthallen lesen. Oder Sie kommen zu uns nach Hause. Wir haben ein großes Haus. Meine Frau kocht exzellent. Wir laden ein paar Leute ein, natürlich auch einige wichtige Persönlichkeiten, und Sie lesen uns was vor. Ja, ja, lieber Herr Stadtschreiber. Unser Herr Baumeister führt wirklich ein großes Haus. Außerdem stehen Ihnen ja auch unsere Schulen zur Verfügung. Aber eine offizielle Veranstaltung wäre schon wichtig. Ja, ja, Binchen, das wird sie schon machen. Was lesen Sie dann so? Prosa, ein paar Gedichte. Haben Sie sich da ein extra Honorar vorgestellt oder ist das in den 2000 inklusive? An und für sich nicht. Ja, die Kultur kostet. Hauptsache, es ist unsere Kultur. Hört, hört, unser Weg. Der rasende Inspektor. Der müsste sich eigentlich selber anzeigen wegen Lärmbelästigung. Ja, unser pensionierter Privatdetektiv sozusagen. Also, wir haben ja überhaupt nichts mehr zu trinken. Max, wir sitzen auf dem Trocknen. Max, das ist er. Unser neuer Stadtschreiber. Der Leo Hager. Der Leo Heger. Der Platz am Stammtisch ist frei. Für Sie gibt es immer Sonderportionen. Das muss aber nicht sein. Aber selbstverständlich, Sie sollen sich doch wohlfühlen bei uns. Ne? Und am Fressen werden Sie schon nicht den Max. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie sich bei uns wie daheim fühlen. Daheim ist zwar nicht zu Hause, aber Heimat ist immer noch Heimat. Habe ich nicht recht? Jetzt fang du nicht auch noch zum Dichten an, ja? Die Flasche Rot geht auf meine Rechnung. Einen Moment bitte. ICE 347, Immanuel Kant. Oh, ja, das schau her. Woher wissen Sie denn das? Das ist ein Hobby von mir. Ist ja toll. Oh. Brauchen Sie das zum Schreiben? Damit es zügiger geht, ja. Nicht wahr? Wissen Sie nur die ICE oder die anderen Züge auch? Bummelzüge sind mir zu langsam. Was? Sie haben doch eh so viel Zeit. Zum Schreiben immer zu wenig. Ja, spät ist es. Wird Zeit, dass wir heimgehen. Morgen ist ein Arbeitstag. Apropos, wie steht's denn mit dem Bau? Die Mauern werden schon hochgezogen, aber das sagt nichts, das sagt gar nichts. So soll es sein. Dann träumen Sie was Schönes in Ihrer ersten Nacht bei uns, Herr Jäger. Ruhig ist ja unsere Stadt. Sicher und sauber. Darauf kommt es bei uns an, Herr Jäger. Ja, die Wohnung, immer noch gut, ja, sehr gut. Ja, die Stadt geht so. Gestern im Gasthaus, ja, viel los war nicht. Bürgermeister, Sekretärin, Bauunternehmer. Der Wirt heißt übrigens Max, ja, netter Kerl. Ja. Und wie geht's dir? Ja. So. Na, sowas. Ich denke an dich. Ja, wirklich. Glaub mir. Bussi. Halbes Pfund Butter. Frau Meier, wie geht's? Es muss. Und was macht der Bau gegenüber? Dies wird was werden. Und schneller, als man denkt. Und wer zahlt's? Wir natürlich. Und hat auch schon genug gekostet. Wenn die es da sind. Allein schon die Vorstellung. Katastrophal. 84, Frau Meier. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Das kann was werden. Ein Toilettenpapier. Mach 2,70 Mark. Einen schönen Tag noch. Guten Tag. Und was haben wir heute, Herr Stadtschreiber? Butter, Milch, Äpfel. Worum geht's denn da? Worum war's? Wenn wer da ist? Bei uns wird ein Heim gebaut. Für wen denn? Für wen schon? Asylanten. Gibt's Probleme? Wieso Probleme? Sieht ganz so aus. Für Sie vielleicht. Macht 5,30 Mark. Tag, Frau Fechner. Das ist aber sehr nett, dass Sie mich besuchen. Ach, Frau Fechner. Sie können ruhig Sabine zu mir sagen. Ich komme wegen der Putzfrau. Warum? Was ist denn? Sie soll bitte meinen Schreibtisch nicht aufräumen. Das kann ich verstehen. Ich räume meinen Schreibtisch auch immer selber auf. Und den Papierkorb soll sie nicht ausleeren. Den Papierkorb? Manchmal ist das Erstgeschriebene besser. Ach, das ist ja hochinteressant. Haben Sie eine bestimmte Methode beim Schreiben? Erst mit Stift, dann mit Maschine. Und es fällt Ihnen immer etwas ein? Bis jetzt eigentlich schon. Und so aus heiterem Himmel? Aber Disziplin braucht man schon. Ich würde so gern mal was von Ihnen lesen. Natürlich auch kaufen. Was gibt es denn so als Titel? Bisher habe ich eigentlich eher Hörspiele geschrieben. Im Buchhandel gibt's die nicht. Hörspiele? Also, ich habe noch nie eins gehört. Ich kann Ihnen mal eins vorlesen. Ja, würde mich wirklich interessieren. Kommen Sie doch mal vorbei. Es würde mich freuen, wenn mich jemand besucht in der schönen Wohnung. Sie fühlen sich immer noch wohl bei uns? Ja, die Wohnung ist ja auch wirklich schön. Herr Stadtschreiber, meine ganz spezielle Hochachtung. Warum? Was ist los? Der Fahrplan in Ihrem Kopf stimmt. Neulich, das war tatsächlich der Immanuel Kant. Na, schade. Ja, wieso denn schade? Ich habe schon geglaubt, Sie hätten ein Buch von mir gelesen. Wenn Sie so schreiben, wie Sie den Fahrplan kennen, na dann alle Achtung. Wenn's recht ist, sind wir jetzt per Du. Ich bin der Leo. Darauf stoßen wir an. Bier oder Wein? Bier mit Zelters. Bier mit Zelters. Und sowas will Schriftsteller sein. Ich habe immer gedacht, Fantasie braucht Geist. Nicht unbedingt aus der Flasche. Also dann Bier mit Zelters. Prost, Leo. Prost, Max. Du sag mal... Ja, was? Ein Doppelten, aber Dalli. Ja, Stöckel, was ist denn mit dir los? Nichts als Ärger, Saubande. Gib's ihnen den kleinen Finger, nehmen sie die ganze Hand. Und kaum haben sie die ganze Hand, wollen sie es dir abhacken auch noch. Wie man sieht, hast du ja noch beide. Hast du eine Ahnung? Jetzt wollen sie auch noch mehr Geld. Demnächst sich vielleicht auch noch organisieren. Ja, das wird dann die erste Schwarzarbeitergewerkschaft. Max, jetzt sei vorsichtig. Gib mir noch einen Doppelten. So eine Bagage. Och, da schau her, der Stadtschreiber. Vor lauter Aufregung habe ich sie gar nicht gesehen. War alles nicht so ernst gemeint. Alles nicht so ernst gemeint. Ja, auf Wiedersehen, meine Herren. Schwarzarbeiter. Vergiss es. Prost nur mal. Geh, bleib doch gleich zum Mittagessen. Hirschgulasch. Leo, ein Traum. Du, danke, aber es geht nicht. Dazu ein Beaujolais, 1A. Leider, es geht wirklich nicht. Ich habe einen Termin. Was heißt Termin? Du kannst dir doch deine Zeit einteilen, wie du willst. Manchmal eben nicht. Komm hinein ins Wirtshaus, will das dem Max erzählen. Wer steht da? Der Stadtschreiber. Schau, jetzt steht er da drüben in der Telefonzelle und telefoniert. Hat er kein Telefon in seiner Wohnung? Natürlich hat er eins und sogar 100 Mark frei zum Telefonieren. Komisch. Sag mal, was schreibst du jetzt? Soll ein Roman werden. Nein, ich meine jetzt, hier auf dem Blatt Papier. Eine Liebesszene. Toll. Ganz schön schwierig. Im wirklichen Leben wahrscheinlich einfacher als auf dem Papier. Naja, die Liebe im Schlafwagen ist auch im wirklichen Leben nicht so einfach. Glaubst du wirklich? Trotz der Enge sehr schwierig, den ersten wirklichen Kontakt zwischen den beiden herzustellen. Herstellen? Oder vielleicht nachstellen? Zum Nachstellen ist nicht genügend Platz. Aber wir können uns ja umstellen. Den Sessel hier, den Couchtisch da. Und schon haben wir unser Schlafwagenabteil. Komm, steig ein. Na, komm schon. Es ist aber eng. Der erste wirkliche Kontakt. Doch, doch, die Wohnung ist immer noch sehr schön. Dieser Ausblick. Die Stadt hat natürlich alles, vom Asylantenheim bis zur Nationalzeitung, von A bis Z sozusagen. Und sonst? Naja, das mit dem Baumeister, da steckt schon was dahinter. Da gab es schon einmal was. Sonst ziemlich verschlafenes Kaff. Und man kann nie wissen. Ja, den Tee, den trinke ich jeden Abend. Tolle Idee von dir. Der beruhigt wirklich. Also dann. Mensch, Leo, ist mit dem Fahrrad was? Mist, einen Platten habe ich. Das Ventil okay? Von wegen Ventil, schaut er das an. Warum, was ist denn? Da schau, ein glatter Schnitt. Wahrscheinlich von einem Glasscherben. Jetzt sag mir, wie kommt in den Fahrradkeller ein Glasscherben, von dem sich keine Spur mehr findet? Soll ich dir helfen? Reparieren kann ich schon allein, aber schau dir das an, das ist doch ein glatter Schnitt. Naja, so etwas kann immer passieren, aber wenn du glaubst, da steckt jemand dahinter, dann... Nick! Hey, Nick! Der hört halt nichts vor lauter Geknatter. Geh, Bienchen, sperr den Safe auf. Warum denn? Da braucht er sein Geld. Wer denn? Na, der Zugner. Also wenn schon, dann immer noch unser Stadtschreiber. Was heißt hier unser? Mit dieser blödsinnigen Idee von meinem Vorgänger will ich nichts zu tun haben. Es kostet nur und bringt nichts. Nicht einmal eine Umwegrentabilität. Wie viel soll es denn sein? 700. Der kriegt doch 2000 im Monat. In 3 Raten, ja. Das soll sein Geld abholen, damit er was tut für sein Geld. Aber Bürgermeister, der tut schon was. Der schreibt Bücher. Schon eins gelesen, bin ich? Nein. Eben. Halbes Pfund Butter, Frau Meier. Wie geht's? Es muss. Wann ist das Richtfest? Leider bald. Oder auch nicht. Und wer zahlt? Wir natürlich. Und hat auch schon genug gekostet. Wie die Maden im Speck. Allein schon die Vorstellung. Katastrophal. Macht 4,80, Frau Meier. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Das kann was werden. Einmal Ratzengift heute. Sagen Sie schon vor, hm? Macht 4,80. Einen schönen Tag noch. Jetzt wird das Heim bald fertig, oder? Das Heim wird fertig. Und wir werden auch noch damit fertig. Und wie genau? Weil es vielen nicht passt. Aber die haben endlich ein Dach überm Kopf. Das ihnen aber nicht gehört. Die Wohnung ist ja wirklich wunderschön, aber dass man sich als Stadtschreiber sein Salär auf 3 Raten abholen muss, das ist ein starkes Stück. Und dann noch was. Ich habe doch gebeten, meinen Schreibtisch so zu belassen, wie er ist. Und gegrüßt wird heute gar nicht? Entschuldige, aber es ist doch wahr. Ich habe doch gesagt. Mensch, Leo, reg dich ab. Wieso wühlt man auf meinem Schreibtisch rum? Wir, Mann. Na, die Putzfrau. Die Putzfrau war. Gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag? Die hat doch gestern frei gehabt. Aber es war jemand in der Wohnung, das weiß ich ganz genau. Meine Manuskriptblätter waren verlegt. Du wirst das Fenster offen gehabt haben, der Wind vielleicht. Wer hat denn noch einen Schlüssel zu meiner Wohnung? Ja, ich. Da am Brett. Und jeder kann ihn sich nehmen? Du glaubst, da kann ein jeder herein in mein Büro? Jeder nicht, aber... Jetzt hör doch auf mit dem Blödsinn. Das bildest du dir sicher nur ein. Tag, Herr Häger. Sind wir wieder mit dem Fahrrad unterwegs? Bei dem schönen Wetter. Eindrücke sammeln von unserer Stadt. Wie geht's denn in unserer Wohnung? Die Wohnung ist wunderschön. Und sonst? Ja. Wieso? Gibt es irgendwas? Wenn ja, dann können Sie jederzeit zu mir kommen. Man hört so manches. Und was, wenn man fragen darf? Naja, beim Einkaufen in der Früh gegen den Bau da. Gegen was für einen Bau denn? Das Asylantenheim. Das wird gebaut, sonst nichts. Ach, wirklich? Und der Herr Bauunternehmer? Was soll es sein mit meinem freien Stöckel? Der hatte neulich einen Auftritt im Gasthaus, eine Wucht. Ja, ein wuchtiger Typ, der Herr Stöckel. Und sagen Sie, stimmt das, dass der Herr Bauunternehmer Schwarzarbeiter für Ihren Asylantenbau beschäftigt? Na, das wollen wir aber nicht hoffen, Herr Häger, ja? Hallo, Der hört nichts, der Auspuff rammelt ihm die Ohren zu. Ja, und mit dem 2000 Mark Stipendium im Monat... In Raten? ...kommen Sie schon gut aus, Herr Stadtschreiber. Oder? Und was die Leute so reden, das muss man nicht so wichtig nehmen und auch schreiben muss man darüber nicht, gell? Herr Häger? Leben und leben lassen. Aber man muss ja nicht mit allem ein Geschäft machen. Der Stöckel ist ein ehrenwerter Mann. Das reicht schon. Weiter brauchen wir nicht hinaus. Kommst du zu mir oder ich zu dir? Komm du. Aber pass bitte auf. Bitte, pass auf. Wir kippen ja. Halt dich fest. Was war das? Na, Enten. Komm, setz dich her zu mir. Was hast du denn? Was schaust du denn? Dort drüben, da bewegt sich doch was im Schilf. Ach, hör auf, du mit deinen Einbildungen. Deine Haut. Schön ist es hier. Das Wasser riecht so grün. Grün kann man doch nicht riechen. Und du riechst blond. Jetzt komm schon. Du, da ist wirklich jemand. Jetzt lass doch die blöden Enten. Doch, da ist jemand. Du kannst einen ganz schön nerven. Ja, ist schon gut. Komm, leg dich hier. Aber pass auf, dass wir nicht kippen. Schön still ist es hier. 15.34 Uhr. Jakob Fugger. ICE 302. Entweder die Enten oder der ICE. Und was ist mit mir? Irgendwie bin ich nervös. Jetzt hör endlich auf. Hörst du? Schon wieder? Sind doch bloß Enten, Leo. Und stell dir vor, über Nacht schon wieder beide Reifen dieses Mal, aber mit Sicherheit aufgeschlitzt. Die kann ich wegschmeißen. Ob jemand gegen mich was hat? Ich weiß nicht, hat ganz den Anschein. Beleidigt ich? Ja, wen denn? Ne, manchmal glaube ich spinne schon. Vor kurzem habe ich gemeint, es war jemand in der Wohnung. Mal Papiere durchwühlt, Schlüssel. Was? Na, ich? Und im Rathaus. Nein, ich bilde mir das nicht ein. Nein, ich bleib schon da. Bei der schönen Wohnung. Halbes Pfund Butter. Frau Meier, wie geht's? Es muss. Die Möbel sind schon da. Leider, ja. Richtige Luxusmöbel. Und wer zahlt's? Wir natürlich. Sogar eine Waschmaschine. Wo die wahrscheinlich gar keine kennen. Wo unser eins 5 Jahre lang hinspart. Katastrophal. 84, Frau Meier. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Das wird was werden. Einmal Insektenspray heute. Vorbauen ist besser als nachschauen. Macht 5,99 Mark. Einen schönen Tag noch. Solange wir noch unter uns sind in unserer Stadt. Jetzt wird's ja schon möbliert, euer Heim. Schade um die Möbel. Möbel braucht der Mensch. Ja, wenn er ein Mensch ist. Leg bitte nicht das Kuchenpapier auf den Schreibtisch. Schau mich nicht so an. Bist du heute wieder gereizt? Ja, ja, schon recht. Ist ja nett von dir, dass du mir Kuchen vorbeibringst, aber ich bin schlecht aufgelegt. Mein Gott, das ist ja wirklich ein Fettfleck. Aber nicht auf deinen heiligen Manuskriptzeiten. Ist ja nur ein Bankauszug. Gib her. 3.700 Mark, a Konto. Du bist ja reich, Leo. Jetzt gib schon her. Und von einer Versicherung. Ein Autounfall. Der Herr Radfahrer. Naja, seitdem. Und die überweisen jeden Monat a Konto? Ja, und? Ja, a Konto, 3.700. Und da bist du schlecht aufgelegt. Genau. Und wieso? Jeden Morgen beim Einkaufen. Die geilen sich so richtig auf. Aufgeilen? An dem Asylantenheim. Was gibt es da zum Aufgeilen? Die wollen das nicht. Aber wir bauen doch eins. Ja, auf Befehl von oben. Wundert mich nur, dass es von euch nicht verhindert wurde. Jetzt machen wir einen Punkt. Weil es war es. Kriege ich jetzt einen Kaffee oder nicht? Ja, ich mach gleich einen. Und übertreib nicht immer so. Was heißt hier übertreiben? Wir letzten am See. Ein paar Enten fliegen auf und schon bildest du dir etwas ein mit deinem Verfolgungswahn. Und die Reifenaufschlitzer? Reifenaufschlitzer? Drei Fahrradreifen haben sie mir aufgeschlitzt. Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, davon ist nichts zu dir vorgedrungen. Es nimmt dich nicht so wichtig. Wer sollte dir denn die Reifen aufschlitzen? Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Und? Wer soll der Kopf sein? Dein Bürgermeister und diese kleine, feine, ehrenwerte Gesellschaft, zu der auch der Stöckel gehört. So etwas kann sich auch nur ein Schriftsteller einbilden, der das Leben mit dem Papier verwechselt. Wann soll denn eigentlich das Asylantenheim eröffnet werden? Übermorgen. Mit der Busfrau, Herr Heger, keine Probleme mehr? Was das betrifft, alles in Ordnung. Ja, die Hälfte Ihrer Zeit bei uns ist ja schon um. Was würde denn unsere Sekretärin machen, wenn es sie nicht mehr gibt, Herr Heger? Wie meinen Sie das? Unser Eins hat auch Augen im Kopf. Manchmal fühlt man sich hier schon etwas beobachtet. In so einer kleinen Stadt kann man nicht sehr viel verheimlichen. Ja, ja, jeder kennt jeden. Leider. Ist es Ihnen vielleicht zu eng hier? Noch einen Durst, die Herren? Ein Liter Weiß noch auf meiner Rechnung. Was zu feiern, Herr Stöckl? Kann sein, kann sein. Richtfest von dem Heim ist doch längst vorbei. Ein Anlass findet sich immer. Otto ist ein wirklich gelungener Bau. Die werden sich wohlfühlen. Da drin. Hier der Wein und zum Wohl auch. Was machen denn die Fahrpläne, Leo? Alles im Griff? Bis zum Winterfahrplan ist noch Zeit. Und unser Immanuel Kant? Apropos Immanuel Kant, in 2 Minuten 43 Sekunden. Es ist schon fantastisch, wenn einer so im Kopf reist. Und mit einem Fahrrad mit 2 Platten, das ist noch fantastischer. Ja, nur holpert's halt ein bisschen. Und den Felgen tut's auch nicht so gut. Aber dafür sieht man mehr. Was nicht immer gut sein muss. Und eine Erkältung kann man sich auch. Oder sogar eine Lungenentzündung. Was ja nicht unbedingt nötig ist. Und wirklich auch nicht zu wünschen. Jetzt müsste er fast schon da sein. Ja, was ist denn das? Mist, gerade jetzt die Sirene, wo der Immanuel Kant... Die Feuerwehr, Herr Heger, ist verdammt noch einmal wichtiger als Ihr Immanuel Kant. Immanuel Kant, Herr Bürgermeister. Da draußen brennt es und ihr sitzt hier rum. Ja, wo brennt's denn? Das Asylantenheim brennt, lichterloh. Aber ohne Asylanten. Ein Glück. Ein Glück für die Asylanten oder für Sie? Eine ganze Arbeit in Schutt und Asche. Ein klarer Versicherungsfall. Das will ich meinen. Ein wohlgeplanter, warmer Abriss. Herr Stadtschreiber, das war etwas zu viel. Etwas zu weit gegangen, Herr Heger. Na gut, meine Herren, wir werden sehen. Gute Nacht. Ich komme mit. Halbes Pfund Butter, Frau Meier. Wie geht's? Nicht schlecht, nicht schlecht. Was sagen Sie zu dem Brand? Ein schöner Zufall. Jetzt können Sie nicht mehr kommen. Hat uns bis jetzt eh genug gekostet. Macht 4,80 Mark, Frau Meier. Einen schönen Tag noch. Wiederschauen. Schaut um den neuen Möbel. Was wird denn da unser Stadtschreiber dazu sagen? Der war heute noch gar nicht da. Ach so? Eine Fernsehzeitung heute. So holt man sich die große weite Welt ins eigene Heim. Und bleibt sauber. Macht 4,50 Mark. Noch ein Shampoo, Max. Otto, du bist ein Genie. Das war doch deine Idee. Was ist eine Idee ohne Ausführung? Ne? Ihr seid mir vielleicht zwei saubere Brüder. Wie meinst du denn das, Max? Das wollen wir aber nicht gehört haben. Da gibt es nichts zu hören, ich habe ja auch nichts gesagt. Und außerdem, was soll es? Ne? Den Asylanten ist ja nichts passiert. Jetzt können sie daheim bleiben. Wenn sie ein Heim haben. Geld kostet uns auch keins. Das ist eine saubere Sache. Versicherung deckt alles ab. Ein sauberes Prost. Wo ist denn der Leo? Der Leo ist weg. Er wird schon irgendwo sein. Dein Leo. Vielleicht mit dem Fahrrad weg. Nein, das Fahrrad ist da. Ja, dann vielleicht mit dem Zug. ICE, war doch ein Zug noch. Irgendwas muss passiert sein. Okay, was soll denn passieren? Sein Schreibtisch ist ausgeräumt, seine Bücher, die Papiere, alles weg. Der und sich verdrücken? Ich verstehe das nicht. Und Schaden tut es auch nicht. Ohne irgendetwas zu sagen. Toller Verehrer. Dann such ihn doch, deinen Leo. Wir sind sowas von geschmacklos. Besser geschmacklos als profitlos. Ja, und dadurch 4.000 Mark mehr in der Gemeindekasse. Schutt und Asche bringt auch noch ein bisschen was. So ein bisschen wird das bisschen nicht sein. Du lebst ein bisschen gefährlich, Max. Meine Herren, geh jetzt, wo wir wieder unter uns sind, da müssen wir uns doch nicht streiten. Wir kennen uns, wir schätzen uns. Hm? Oder? Vielleicht nicht. Und schon allein deshalb. Was ist Nick? Was hat er denn? Der ist auch nicht mehr ganz dicht. Wieso auch? Wer schreibt denn da? Was steht denn drin? Du, dass in deiner Küche nicht gleich was anbrennt, ja, Max? Schau dir das so an. Ermittlungen über abschließende Prüfungen müssen nicht weiter unser Versicherer ein. Endgültige Entscheidung. Mit freundlichen Grüßen, Leo Heger. Ja, wenigstens der Name stimmt. Eine Riesensauerei. Das muss man ihm lassen. Der hat uns ganz schön reingelegt. Wahrscheinlich auch beim Reifen aufschlitzen. Ich habe gedacht, das warst du. Ich habe immer gesagt, du warst es. Na, der hat uns vielleicht gelingt. Leere Drohungen, sonst nix. Ja, nur dass du nicht täuscht. Das ist ein offizielles Papier. Na, war er jetzt ein offizieller Stadtschreiber oder ein offizieller Versicherungsbetrüger? Aber verstehst du denn das immer noch nicht? Das war einer von der Versicherung. Ein Schnüffler. Du Trottel, stellst ihn als Stadtschreiber ein, Mensch! Vorstellen muss man sich das! Das wird sich erst herausstellen, ja? Wer da der Trottel ist. Komm, wir hängen da beide drin, mein Lieber. Wieso denn? Wer von uns hat denn die Versicherung abgeschlossen? Die Gemeinde oder du mit deiner Firma? Unterschrieben habe es war ich, aber du steckst genauso drin. Tut mir leid, aber ich glaube kaum, dass ich dich dabei unterstützen kann. Etwas verstimmt die Herren? Ja, unserem Otto geht's nicht so gut. ICE 347, Immanuel Kant. Zumindest beim Fahrplan hat sich nichts geändert. Der letzte Stadtschreiber. Hörspiel von Edwin Ortmann und Helmut Peschina. Mit Christoph Walz, Heribert Sasse, Irm Herrmann, Thomas Thieme, Karl Spanner, Ulrich Ritter, Sonja Schwürzenbeck, Christoph Kriegs. Musik Bertel Mütter. Ton Thomas Monajan. Schnitt Barbara Zwirner. Regieassistenz Markus Mohr. Regie Robert Matejka. Produktion Deutschlandradio Berlin und Norddeutscher Rundfunk 2000. Herr Heinlein ist Pastetenbäcker in dritter Generation. Womit kann ich dienen? Wünschen Sie zu speisen? Ein verantwortungsvoller Mensch mit guten Manieren. Zu empfehlen wäre die Rehrückenpastete. Doch obwohl er alles richtig machen will, geht etwas schief. Herr Morlock? Geht es Ihnen nicht gut, Herr Morlock? Herr Morlock verschwindet im Kühlraum. Oh, rein hier! Und dort bleibt er nicht lange allein. Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Eine Krimi-Groteske nach dem Roman von Stefan Ludwig. Jetzt exklusiv in der ARD-Audiothek.